Deutschlandfunk, Rock etc. In den nächsten Wochen wird eine englische Band in Deutschland auf Festivals spielen, dort einige Konzerte geben. Van der Graaf Generator nennt sich das Ensemble. Schaut man auf die kürzlich erschienenen CD, sieht man 4 Musiker, alles ältere Herren. Die Band ist nicht neu. Im Gegenteil, sie wurde bereits 1967 in Manchester gegründet. Van der Graaf Generator, benannt nach einem Begriff aus der Physik, wurden damals zum sogenannten Underground gezählt. Das bedeutet, sie waren stilistisch nicht einzuordnen. Die Musik bediente sich ungewöhnlicher Instrumente, nahm sich Zeit für ausgiebige Improvisationen. In der Geschichte des Quartetts gab es immer wieder Umbesetzungen, Auflösungen, Neugründungen. Feste Konstante war und ist der Gitarrist Peter Hammill. Er hat seine Kollegen aus den Anfangstagen nun auch wieder zusammengeholt, um ein neues Kapitel mit Van der Graaf Generator zu schreiben. Knut Benzner traf ihn zum Gespräch und erinnerte sich auch an die Zeit vor über 30 Jahren, als er die Musik der Band zum ersten Mal gehört hat. Wir hatten einen Partykeller. Wie alt wir waren? 14, 15. Wir redeten über die Revolution, die morgen, spätestens übermorgen. Und wir dachten, es müsse doch nur ein kleiner, ein natürlicher Sprung des Bewusstseins sein. Hatte das ein Gesellschaftstheoretiker, ohne ihn damals schon gelesen zu haben, hatte das ein Gesellschaftstheoretiker namens Marx nicht so ähnlich formuliert? Dass die Banken schleunigst enteignet werden müssten, weil dies dem Allgemeinwohl diente, lag auf der Hand. Dass die Springerpresse zutiefst reaktionär war, wer hätte darüber ernsthaft diskutieren mögen? Einer der 5 Freunde, sein Vater war Alkoholiker und sah eines Tages wirklich weiße Mäuse, wuchs bei seinen Großeltern auf. Was einerseits dazu führte, dass er seine Eltern hasste und andererseits, dass er immer Geld hatte. Nicht viel, aber mehr als wir anderen. Eine Single kostete 5 Mark, eine LP 20, 22. Wenn Party im Partykeller war, liefen Barry Ryan, Sager and Evans, Tommy Rowe, Desmond Decker, Tommy James and the Shondells, The Archies, 1910 Fruit Gum Company, The Crazy World of Arthur Brown, Manfred Mann, John Fred, Judy in Disguise war dessen Hit gewesen, Thunderclap, Newman, Otis Redding, Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Fifth Dimension, Three Dog Night, The Guess Who, The Raiders und die Beatles natürlich, The Who, Hendrix, Himmel war da schräg, Led Zeppelin, The Nice, Emerson, Lake and Palmer, 4 Lucky Man. Manchmal liefen Alben, Genesis etwa, Selling England by the Pound, unglaublich, oder Pink Floyd, Atom Heart Mother. Wäre der Partykeller ein paar Stockwerke höher gewesen, Atom Heart Mother war so dunkel, man hätte sich aus dem Fenster stürzen können. Das Leben lag, so fremd, vor uns. Manchmal, wenn wir anderen noch über unseren Schularbeiten saßen, saß Deti, so nannten wir ihn als Abkürzung von Detlef, bereits im Keller, hatte sich eine Schallplatte aufgelegt und sang beseelt von der Musik mit. Aqualung konnte er, glaube ich, irgendwann auswendig. Dann, wieder irgendwann, saß er da auf einem Hocker hinter der selbstgemauerten Theke und war in sich versunken und hörte Elektronisches, sphärisch hier und da. Jemand mit heller Stimme anzusingen. Das merkwürdigste aber war der Name der Band. Ich meine, die Türen zum Beispiel war ja schon merkwürdig genug. Oder die rollenden Steine. Aber Van der Graaf Generator? Männer mit langen Haaren, breitkrempligen Hüten, Fellwesten, Schals und weiten Jeans. Van der Graaf Generator, was hatte das zu bedeuten? Just one breath and Sinton's dead, it's the aerosol gray machine. Just one breath and Sinton's dead, it's the aerosol gray machine. Well, you're walking. along the road one day. Up comes a man dressed all in grey. He blows a little aerosol in your face, and you find your mind's all over the place. Oh, just one breath and it's instant death. It's the aerosol grey machine. Buy an aerosol grey machine for your own home today. Ein breites Entlussband aus biegsamem Isoliermaterial läuft mit etwa 50 Umläufen pro Sekunde über zwei mehrere Meter voneinander entfernte Metallwalzen, von denen sich die eine auf Erdpotential, die andere im Inneren einer gut isolierten metallischen Hohlkugel, Konduktor, befindet. Das Band nimmt durch Kontakt mit einem Stahlbesen, der mit einer Spannungsquelle von einigen 10.000 Volt verbunden ist, oder durch Spitzenentladungen von einem Spitzenkamm elektrische Ladung auf und transportiert diese kontinuierlich gegen das elektrische Feld in die Kugel, wo sie durch einen zweiten Stahlbesen abgenommen wird und sich auf der äußeren Kugeloberfläche verteilt. Die Aufladung der Kugel und damit ihre Spannung gegen Erde steigt so lange, bis eine einstellbare Corona-Entladung der vom Band beförderten Ladungsmenge das Gleichgewicht hält. Test, test, test, one, two, one, two, one, two, test, one, two, one, two, one, two. Das war in drei Sätzen die Wirkungsweise des Van de Graaff-Generators. Ein Gerät zur Erzeugung hoher Gleichspannung. Van de Graaff, Doppel-F, Robert Jameson Van de Graaff, US-amerikanischer Physiker, 1901 in Tuscaloosa, Alabama geboren, 1965 in Boston, Massachusetts gestorben, hatte an der Sorbonne und in Oxford studiert, an namhaften Universitäten der USA gelehrt. No, not at all. The only thing I learned to. Ich habe nicht studiert, sagt Peter Hemmel. Nein, nicht Musik. Ich hatte Flöte geübt, hoffnungslos, und sang in einem Chor. Doch lesen konnte ich Musik auch nicht, bis ich ungefähr 14 war. Ich liebte Musik, weil ich sie hörte und konnte sie dann singen. Aber ich habe nie Musik studiert, nein. Musik nicht, allerdings Naturwissenschaften. Peter Hemmel, geboren in Ealing, London, am 5. November 1948. Hemmel war und ist der Songschreiber und Sänger von Van de Graaff Generator. Auf den Namen war Chris Judge Smith gekommen, Kunststudent in Manchester, wo auch Hemmel studiert hatte. Smith, der Schlagzeuger, hatte sich eine Liste gemacht mit Namensmöglichkeiten. Who had always wanted to be in groups, and he was the kind of person who makes lists. Der, so Hemmel, wollte immer in einer Band sein und er hatte eine Liste, ja. Dann sagte er, wenn ich mal in einer Band bin, möchte ich, dass sie einen dieser Namen bekommt. Er hatte sich also für einen entschieden. Vielleicht erweise ich ihm einen schlechten Dienst, doch da er Kunst studiert hatte und ich Naturwissenschaften, wird er nicht einmal genau gewusst haben, was ein Van de Graaff-Generator war, was ich natürlich tat. Aber diese Worte klingen fantastisch. Sie sehen interessant aus, wie man es auch grafisch darstellen mag. Und der Generator selbst natürlich ist ein wunderbares Symbol, das silberne Licht, das er macht, das Haar, das den Leuten durch die Energie vom Kopf absteht, ein Name, den man einer Band offensichtlich geben sollte. Wir haben aber nicht im Entferntesten daran gedacht, dass die Menschen in England oder besonders in den USA anschließend dachten, wir seien entweder Holländer oder Deutsche. Neulich, ergänzt er, erhielt er eine E-Mail von Van de Graaffs Großenkel. Im Familienhaus der Van de Graaffs wurde gefeiert und der Sohn des Erfinders erwähnte in seiner Rede die Band. Which is very, very jolly and sweet. Das ist es, prima und süß. Lacking sleep and food and vision, here I am again, encamped upon your floor, craving sanctuary and nourishment, encouragement and sanctity and more. The streets seem very crowded, I put on my bravest guise. I know you know that I am acting. I can see it in your eyes. In the heartland of freedom, I know that I cannot deny that I have wasted time. And put it all away in idle moments. And my freedom and fidelity, when single words of their prophet said most. It is enough in the end when I'm looking for hope. Of opportunities I have missed, but the nearness and the smell of you laugh across from head to toe. Well, I don't know what I'm telling you, but I think that you ought to know. Soon the dam wall will break, soon the water will flow. And the organ monkey grows, and the organ runner plays, and he's hoping at the most for an end to the dancing day. Action! 1968. Hemmel, der erwähnte Smith, war vor der ersten LP bereits durch Guy Evans ersetzt, Hugh Banton und Keith Ellis. Das Konzept? Schlägt man das Booklet der letzten Phonograph Generator CD Present auf, sieht man ein Studio. Keine außergewöhnliche Idee soweit, das Aufnahmestudio einer LP oder CD auf die Innenseite einer Broschüre zu bannen. Hier aber Schnüre, Drähte, Elektronik, Maschinen, Geräte. This photo is the new concept now. Das, sagt Hemmel, sei das neue Konzept. We are talking about 1968 and we are talking about both of us abandoning our studies. Wir reden über 1968 und wir haben über unser Studium geredet, das wir dann fallen ließen. 1968 existierte der Gedanke, länger als 3-4 Jahre in einer Band zu sein, nicht. Selbst die erfolgreichen Bands dieser Zeit waren ja nicht länger als 64, 65, 66, 67 dabei. Solch ein Gedanke war gefährlich und einfältig, möchte ich sagen. Wir waren enthusiastisch und jung und wie junge Enthusiasten nun mal sind, wir wollten eine Band, weil das aufregend war. Abenteuer mag ihnen näher gelegen haben als Pomp. Opulenz näher als Minimalismus, eine spröde Attitüde näher als Skizziertheit. Das Magazin Mojo schrieb vor einigen Monaten, die Musik von Van der Graaf war, wie wenn man mit stechenden Schmerzen in den Armen aufwacht und in der Sockenschublade ist eine Klapperschlange. Normalerweise war man zu dritt oder viert, Bass, Gitarre, Schlagzeug. At this stage we were organ, bass, sax, drums and I played acoustic guitar sometimes, piano sometimes, but generally just sang, yeah. Sie hatten Orgel, Bass, Saxophon, Schlagzeug und ihn. Er spielte akustische Gitarre manchmal, manchmal Piano und er sang generell. Also nochmal, normalerweise war man zu dritt oder viert, Bass, Gitarre, Schlagzeug und machte Rock and Roll. Ihre Musik war ein wenig anders. Ja, ja. But it was a natural difference. The music was obviously. Ja, ja, jedoch natürlich anders. Sie war simpel formuliert, anders wegen der Besetzung. Wie Sie sagten, die Musik bleibt aber auch fortgesetzt anders. Ich kenne bis heute kaum Bands in dieser Besetzung, die Orgel mit ihren Basspedalen zum Beispiel. Doch es war natürlich, so wie die Songs anders waren, sie besaßen keine nicht nötigerweise normalen Verse oder Chorusse. The chorus often was not the same words, often was not exactly the same length and so on. But this was not longer than one normally expects. But at the time, gleichzeitig hatten unsere Songs in dieser Form und Art, und das gilt nach wie vor, umfassenden Sinn für mich. Sie waren so, weil das Sinn für mich hatte. Die Arrangements, die wir hatten, die Besetzung, das war nie eine Frage des absichtlichen Anderssein-Wollens. Im Lauf der Zeit gab es Situationen, in denen es für uns technisch schwierig wurde und interessant. Denn das war es. Wir wollten uns entwickeln, wir wollten weiter, wir wollten für uns interessant und nicht langweilig sein. Diesbezüglich waren wir anders, aber es war eine natürliche und organische Sache. That was the thing. We wanted to extend ourselves. We wanted it to be interesting for ourselves and not to be boring and to be excited. So from that point of view, we did do things differently. But generally, it was a natural and an organic thing. Ein Song kann ein Statement sein. Ein Statement in Dingen der Liebe. Nicht ohne dich, nicht mehr mit dir. Ein Statement in Dingen des Gefühls. I suppose, yes. Yeah. Nimmt Hemmel ebenfalls an. War Phonograph Generator ein musikalisches, ein soziales, ein politisches Statement? I think fundamentally it was a musical statement. You know, it was a musical statement rather than a social or political. Ein fundamental musikalisches Statement. Ein musikalisches mehr als ein soziales oder politisches. Das ist vielleicht einer der unterscheidenden Faktoren zwischen Großbritannien der späten 60er, frühen 70er und wahrscheinlich jedem anderen Land Europas. Die Energie Großbritanniens ging seit Mitte der 60er lieber in Richtung Musik machen als in Gesellschaft machen. The making of music rather than the making of society, if you see what I mean. There was a lot in other cultures, a lot more. Anderen Kulturen hing vielmehr das Gemisch aus Jugend, Musik, Gesellschaft und Wechsel an. Möglich, dass die britische Gesellschaft das, was um sie herum geschah, ignorierte und den Sturm nicht als Bedrohung sah. Im Rest von Europa gab es einen Sinn dafür, dass, wenn du solche Musik machst, machst du Sturm auf die Gesellschaft. Die Musik war ein Akt, man war engagiert im politischen und sozialen Kampf. Eine Konditionierung, die in Großbritannien nicht angelegt war, in solch spezifischen und extremen Begriffen. Also, es war eine musikalische Revolution, keine soziale, glaube ich. So again, it was a. Although there was an element of musical revolutionary stuff going on, it was not specifically social identity. Thank you. Soft Machine, Arthur Brown, Soul, Blues, Classic, Jazz, Hendrix. I'd be interested in trying to do something like that. Obviously. Ich wollte etwas machen wie er. Offenkundig ist das aus einem vollkommenen Paralleluniversum gewesen. Niemand konnte wie Hendrix sein, sowieso schon nicht ein Mittelklassejunge aus England. Ich bin kein Ex-Fallschirmjäger mit Cherokee Blut aus Seattle, doch Musik kann andersweltlich sein. Hendrix war offenbarend und natürlich sind wir mit ihm aufgetreten in der Albert Hall 1968. So yes, that was revelatory. And of course we supported Hendrix at a late stage. We supported him at the Albert Hall in 1968. 1973 löste sich der Generator auf. Zwei Jahre Pause. Dann von 75 bis 76, 77. And there was a division there because then in 76 this group that is now reformed broke up because Hugh left and then David left and we carried on in a different form with Nick Potter, the original bass player, rejoining and a violinist instead of organ and sax, which of course in itself was a very Van de Graaff statement. There was no point in trying to replace Hugh or replace David because they were irreplaceable. So if we were going to continue at all, it had to be in a different way. Zusammengefasst, es ging munter so weiter. Umbesetzung inklusive, 5 Auflösungen, ein Namenswechsel zu Van de Graaff. Erzeugte der Generator zu viel Strom oder zu wenig und dann war es vorbei. It was, I mean, in that period between from in dieser Periode von Ende 1974 bis Anfang 1976. Wir hatten eine sehr intensive Zeit, hatten viel Musik gemacht, waren viel auf Tour gewesen und hatten einige Platten veröffentlicht. Wir hatten ein extremes Leben gelebt mit extremen Erfahrungen, guten und vielen haarigen. A lot of it good, a lot of it very very hairy. I think now with the benefit of years. Mit dem Vorteil der Jahre kann man sagen, dass es für Hugh Benton, den Organisten, und David Jackson, den Saxophonisten, nicht möglich war, ihr Leben und Van de Graaff Generator unter den gegebenen Bedingungen miteinander zu verbinden. Wir wussten das und wir dachten, es sei in Ordnung, dass sie gehen. Wenn dein Leben geregelt ist, okay. Doch wenn dein Leben mit der Musik in direkten Konflikt gerät, kannst du nicht weitermachen. Zuerst verlierst du dein Leben und dann deine Musik. Dann hast du alles verloren und niemand ist glücklich. Das passierte also. Und die Entscheidung ist korrekt gewesen für mich, weil wenn du in deinen 20ern und nur zusammen bist, ist deine Band das Wichtigste in jedermanns Leben. And that is correct because in my view this thing of being in a band when you're in your 20s, of course it's the you're locked together, it's the single most important thing in everybody's life, almost everything else including all of your other relationships. Alles inklusive der anderen Beziehungen muss dem dienen. In deinen späten 20ern sollten andere Dinge wichtig sein, besonders wenn du beginnst, eine Familie zu haben. Es ist nicht richtig, deine Familie unter die Beziehung zu einer Band zu setzen, in meinen Augen. Waren sie in England bekannt gewesen? Und erfolgreich? A little bit, yeah. In den USA sowieso nicht, da kamen sie mit Hamels Texten nicht zurecht. In Kanada und dort ausgerechnet in der französisch sprechenden Provinz Quebec, da kannte man sie. Die verstanden die Texte erst gar nicht, seine Texte. I've always had a tendency to write about stronger stuff maybe. And a lot of people then and now still they don't want to know about that. Hartes Zeug, mit dem viele bis heute nichts anfangen können. Existenzfragen, Liebeslieder in der Sprache der Wissenschaft, kryptische Wortspiele. Und jetzt? And now, for the moment, and for a specific period, and for a specific number of shows, the four of us are having a go at being Van de Graaff Generator again. Yeah. Und jetzt, für den Moment, für ein paar Shows, sind die vier erneut Van de Graaff Generator noch einmal. A thing of heart, a thing of soul, a thing of mind. Eine Angelegenheit des Herzens, eine Angelegenheit der Seele und der Denkweise. Natürlich nicht nach dem Motto, oh, wir sollten mal wieder Phonograph Generator sein. Für alle vier gab es Augenblicke des Enthusiasmus, des Widerwillens und überwiegend der Offenheit, aus einigen Gründen. Zum Teil daher, weil wir gute Beziehungen als Freunde haben. For various reasons. Partly because, you know, I've always had a good relationship between each other as friends. You know, once, obviously, when we originally split up. Als wir uns trennten, war das schwierig, das ist so. Aber sofort danach wurde geklärt, dass wir nicht in irgendeiner Art und Weise gegeneinander sind. Die Freundschaft wurde bewahrt. Wir diskutierten das heute, per E-Mail etwa, und beschlossen, uns zu treffen und es zu versuchen. Sehr heimlich. Wenn sich jemand von uns dabei schlecht fühlen sollte oder wenn es nicht klappen sollte, so unsere allererste Vereinbarung, würden wir sofort sagen, nein, nein, ich nicht. Diese Möglichkeit haben wir alle. Dann fingen wir an und es gab gleich diesen Geist, den Klang, die Improvisationen, die Arrangements, die Songs, die präpariert und präsentiert werden sollten. There was this spirit that was there, but first of all, there was the sound immediately there. And there was the spirit particularly of improvising together, and then there was the spirit of doing arrangements and working on the songs that had been prepared and presented. It was a delight to have this. Es war ein Vergnügen, diese Möglichkeit zu haben, denn niemand von uns hatte erwartet, dass das passieren würde. Und vielleicht wäre es nie passiert, weil niemand sagte, lass es uns tun. Ich hatte das nicht gesagt, die anderen auch nicht. Ja, wir waren engagiert und dazu entschieden. Let's go ahead and do this. Wasn't Guy or David? Yeah, we were committed and very positive about it. Wiedervereinigungen können fürchterlich werden. Predictable and very puppet show and pantomime and yeah. Man sieht das doch an unserem Land. I don't like definitions anyway. Yeah. Ich mag, meint Hemmel, Definitionen überhaupt nicht. Vor Progressive Rock hatten wir in Großbritannien Underground und unter diesen Bands Soft Machine war Underground, Arthur Brown war Underground und dann Yes war namentlich Progressive und Camel war Progressive. Und wir schlichen uns in die Underground-Ära. Aber wie gesagt, ich mag keine Definitionen. Andererseits, man muss sie haben. Musik muss beschrieben werden und man sollte die Leute in die eine Richtung bringen oder in die andere. Present, ihr 10. Tonträger, eine Doppel-CD, erschien vor wenigen Monaten. Underground, warum nicht? Thank you. Peter Hammill selbst hat 38 Soloalben respektive CDs gemacht. Alle Achtung. Einer von damals ist Polizist geworden. Einer hat eine eigene Firma, einer eine Taxe. Der, den wir Detti nannten, verloren wir aus den Augen. Er hatte aufgehört zu arbeiten und mit seiner schmalen Rente, auf die er als ehemaliger Beamter bei der Bundesbahn bereits Anspruch besaß, kam er durch. Er hatte sich zurückgezogen in sich. Eines Tages erreicht uns die Botschaft von seinem Tod. Wie doch die Zeit vergeht. Und das Leben ist fremder als je zuvor. Das war Rock etc. mit einer Sendung über die englische Band Van der Graaf Generator von Knut Benzner.